Die nationalsozialistische Revolution der Weltanschauung hat an die Stelle des Phantoms einer von Raum und Zeit unabhängigen gebildeten Persönlichkeit die Gestalt des Wirklichen. Das heißt, durch Blut und geschichtliches Schicksal bestimmten deutschen Menschen gesetzt und an die Stelle der humanistischen Bildungsideologie, die bis in die jüngste Vergangenheit fortgelebt hatte, eine Erziehungsordnung aufgebaut, die sich aus der Gemeinschaft des Kampfes entwickelt hat. Die nationalsozialistische Schule steht im Dienst einer Erziehung, die auf den ganzen Menschen gerichtet ist. Das heißt, die vom Leibe ausgeht, die Seele ergreift und den Charakter formt. Und nicht etwa nur die intellektuellen Fähigkeiten entfaltet.